Dies ist Arsène Lupins erstes Abenteuer und es wäre zweifellos vor den anderen veröffentlicht worden, wenn er sich nicht immer wieder und ganz entschieden dagegen gewehrt hätte. Er wollte warten, bis zwischen ihm und der Gräfin von Cagliostro alle Rechnungen beglichen waren. Jetzt ist es soweit. Heute, 30 Jahre später, ist es möglich, von dem schrecklichen Liebesduell zu erzählen, in dem der 20-jährige Lupin und die Gräfin von Cagliostro aneinander gerieten. Sie waren Konkurrenten bei der Suche nach dem Schatz der Mönche, zu dem ein siebenarmiger Leuchter den Weg wies. Drei große Rätsel, die denjenigen, der sie zu lösen vermag, zum König der Könige machen würde. So hatte es der große Magier Cagliostro überliefert. Dieses war das erste Rätsel. Wer zuerst ans Ziel kam, sollte unermesslich reich werden. Seine Stunde. Er kommt und berichtet von seinen Abenteuern jede Nacht. Er liebt die Normandie, wie ich, die weichen Hügel, die Steilküste, den Wind hier am Meer in Etretat. Er wird immer hierher zurückkehren. Ich warte auf ihn in meinem Arbeitszimmer, wo er mir diktiert, was meine Fehler niederschreibt. Die Gräfin von Cagliostro oder die Jugend des Arsène Lupin. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Maurice Leblanc. Erster Teil. Sind Sie da? Lupin? Arsène Lupin? Setzen Sie sich. Erzählen Sie. Wo waren wir stehen geblieben? Ein Erlebnis aus Ihrer Jugendzeit, nicht wahr? Sie haben lange gezögert, es mir anzuvertrauen. Sie befanden sich auf dem Schloss des Baron d'Etigue, nicht weit von hier. Dort lebte eine junge Dame, an der Sie sehr interessiert waren. Clarisse, ich bin's. Öffnen Sie. Arsène Lupin war verliebt. In Clarisse, die einzige Tochter des Baron Godefroy d'Etigue, eines strengen Mannes mit finsterem Charakter. Clarisse war schön und jung, mit sinnlichen Lippen, verträumten Augen, einem frischen, rosigen Gesicht und dem fahlblonden Haar der Mädchen aus der Normandie. Sie kannten sich seit 3 Monaten und vor kurzem hatte Arsène beim Baron um die Hand von Clarisse angehalten. Scheren Sie sich zum Teufel! Glauben Sie, ich würde meine Tochter einem hergelaufenen Halunken ohne finanzielles Auskommen anvertrauen? Ich verbiete Ihnen, Clarisse auch nur von Ferne zu sehen. Sollte ich Sie noch einmal hier im Schloss erwischen, dann gnade Ihnen Gott! Und nun raus! Oder ich vergesse mich. Das Ergebnis der Unterredung war bedauerlich, aber für jemanden wie Arsène Lupin keineswegs entmutigend. Es stachelte nur seinen Ehrgeiz an. Aber da war noch etwas anderes, was seine Neugier geweckt hatte. Als der Baron Arsène empfing, hatte er ein Papier in der Hand, das er zu schnell und zu offensichtlich vor dem jungen Mann verbergen wollte. Er ließ es hinter der Abdeckung des Mahagoni-Schreibtisches verschwinden, die einen Spalt geöffnet blieb. Clarisse, ich bin's. Vielleicht hatte das geheimnisvolle Papier etwas mit den Jagdgesellschaften zu tun, die der Baron mit anderen adligen Herren zu unternehmen pflegte. Jagd auf Seevögel. Männer, die auf einem Felsen arme, unschuldige Vögel abschlachteten. Ein seltsames Vergnügen, fand Lupin. Er hatte sie ein paar Mal beobachtet. Irgendetwas stimmte da nicht, sagte ihm seine Nase. Deshalb drang er noch in der gleichen Nacht ins Schloss ein. Der Baron würde erst am folgenden Nachmittag zurückkehren. Mit dem Schlüssel, den Clarisse ihm gegeben hatte, öffnete er die Tür zu einem geheimen Eingang. Der Flur. Hier geht's rein. Ja, das ist das Arbeitszimmer. Der Schreibtisch. Nach kurzer Zeit fand er, was er gesucht hatte. Ein Papier. Ein Brief. Im Schein seiner Taschenlampe entzifferte er die Worte des Schreibens. Ich habe in Rouen die Spur unserer Feindin wiedergefunden. In den Zeitungen des Ortes ließ sich sogleich die Information verbreiten, dass ein Bauer aus der Umgebung von Etretat einen siebenarmigen Leuchter aus Kupfer auf seinem Acker ausgegraben habe. Sie hat den Köder geschluckt und sofort an den Fuhrmann telegrafiert, dass man ihr am 12. um 3 Uhr einen Wagen zum Bahnhof von Etretat schicken soll. Sie wird einen Wagen vorfinden, aber nicht den von ihr bestellten. Wir bringen sie unter Bewachung zu unserer Versammlung und werden in einem Strafgericht unbarmherzig über sie urteilen. Ist die Bestie tot, ist ihr Gift ungefährlich. Organisieren Sie eine Jagdpartie, die den Verdacht ablenkt. Keine Unterschrift. Donnerwetter. Mein zukünftiger Schwiegervater ist in eine Entführung verwickelt. Vielleicht sogar in einen Mord. Das Ganze scheint verdammt ernst zu sein und könnte mir Macht über ihn verschaffen. Meine kleine Clarisse. Er legte den Brief an seinen Platz zurück. Der Schein der Taschenlampe fiel auf eine Fotografie von Clarisse, die der Baron gerahmt auf seinem Schreibtisch stehen hatte. Lupin betrachtete sie mit inniger Zärtlichkeit. Clarisse war in diesem Moment allein in ihrem Zimmer im ersten Stock des Schlosses. Er hatte sie mit Hilfe des Schlüssels für den geheimen Eingang schon zweimal besucht, aber am Tag zur Teestunde. Jetzt war es Nacht. Leidenschaft und Begierde überwältigten ihn. Die redlichen und respektvollen Gefühle, die er für Clarisse hegte, wichen der Versuchung. Er stieg die Treppe hinauf. Clarisse! Clarisse! Ich bin's. Öffnen Sie! Die Tür des Schlafzimmers wurde einen Spalt breit geöffnet und das junge Mädchen erschien mit einer Lampe in der Hand. Oh, sei mir nicht böse, Clarisse. Du brauchst nur ein Wort zu sagen und ich gehe. Sie wollte ihn fortjagen, doch ihr Arm hatte nicht die Kraft, eine einzige Bewegung zu machen. Ihre zitternde Hand musste die Lampe niedersetzen. Sie drehte sich um sich selbst und fiel ohnmächtig zu Boden. Clarisse, wach auf. Leg die Arme um meinen Hals.